24. Oktober 1850. Lieber Bones, etwas Überraschendes ist passiert. Cal, der ja immer so lange schweigt, bis er seiner absolut sicher ist, ein seltener und bewundernswerter Charakterzug, hat das Tagebuch meines Großvaters Robert gefunden. Die Aufzeichnungen waren in einem Code geschrieben, den Cal selbst entschlüsselt hat. Er behauptet in seiner Bescheidenheit, dass er die Entdeckung nur einem Zufall zu verdanken habe, aber ich vermute eher, dass die Lösung mehr auf Ausdauer und harte Arbeit zurückzuführen ist. Wie auch immer, welch ein düsteres Licht wirft es auf unsere Geheimnisse hier. Der erste Eintrag stammt vom 1. Juni 1789, der letzte vom 27. Oktober 1789, 4 Tage vor der Katastrophe in Jerusalems Lot, von der Mrs. Clarice gesprochen hat. Das Buch erzählt die Geschichte einer wachsenden Besessenheit, nein, Wahnsinn, und macht in schrecklicher Weise die Verbindung zwischen Großonkel Philipp, Jerusalems Lot und dem Buch deutlich, das in jener entweihten Kirche ruht. Das Dorf ist laut Robert Boone älter als Chapelwaite, das 1782 erbaut wurde, und Preacher's Corners, das damals den Namen Preacher's Rest trug und 1741 gegründet wurde. Es wurde 1710 von einer Splittergruppe des puritanischen Glaubens gegründet, eine Sekte, deren Oberhaupt ein streng religiöser Fanatiker namens James Boone war. Wie überrascht ich war, als ich diesen Namen las. Ich glaube, es gibt kaum einen Zweifel daran, dass dieser Boone mit meiner Familie verwandt ist. Mrs. Clarice hatte absolut recht mit ihrer abergläubischen Behauptung, dass die familiäre Blutlinie in diesem Fall von entscheidender Bedeutung ist, und ich denke mit Entsetzen an ihre Antwort auf meine Frage nach Philipp und seiner Verbindung zu Salem's Lot zurück. »Eine der Blutsverwandtschaft«, hatte sie gesagt, und ich fürchte, dass es tatsächlich so ist. Es entstand eine feste Niederlassung um die Kirche herum, in der Boone predigte oder Hof hielt. Mein Großvater deutet an, dass auch er mit einer Reihe von Damen der Gemeinde Verkehr hatte und ihn versicherte, dass dies Gottes Weg und Wille sei. Als Folge davon entwickelte sich die Gemeinde zu einer Anomalie, wie es sie nur in jenen isolierten und merkwürdigen Tagen gegeben haben konnte, als der Glaube an Hexen und die Jungfrauengeburt Hand in Hand existierten. Ein durch Inzucht weitgehend degeneriertes Dorf, das von einem halb verrückten Prediger beherrscht wurde, dessen beide Evangelien die Bibel und das unselige Buch Wohnsitz der Dämonen waren. Eine Gemeinde, in der regelmäßig die Riten des Exorzismus abgehalten wurden. Eine Gemeinde des Inzests, des Wahnsinns und der Missgeburten, die jene Sünde so häufig begleiten. Ich vermute, was wohl auch Robert Boone vermutet hat, dass einer von Boones unehelichen Nachkommen Jerusalems Lot verlassen hat. Oder heimlich fortgeschafft worden ist, um sein Glück im Süden zu suchen, und so unsere jetzige Linie gegründet hat. Nach dem, was mir von meiner Familie bekannt ist, soll unsere Sippe aus jenem Teil von Massachusetts stammen, der jüngst der souveräne Staat Maine geworden ist. Mein Urgroßvater, Kenneth Boone, wurde infolge des damals florierenden Pelzhandels zum reichen Mann. Mit seinem Geld, das im Laufe der Zeit und durch kluge Investitionen weiter vermehrt wurde, wurde dieser Familiensitz 1763, lange nach seinem Tod, gebaut. Es waren seine Söhne Philip und Robert, die Chapelwaite bauten. »Blut ruft Blut«, hat Mrs. Clarice gesagt. Könnte es sein, dass Kenneth der Sohn von James Boone war, der vor dem Wahnsinn seines Vaters und des Dorfes floh, nur damit dann seine Söhne, die von all dem nichts wussten, keine 2 Meilen vom Ursprung der Boones entfernt, den Familiensitz der Boones bauten? Wenn dies so ist, scheint es dann nicht so, dass uns eine mächtige und unsichtbare Hand geleitet hat? Laut Roberts Tagebuch war James Boone 1789 bereits uralt. Und das muss er tatsächlich gewesen sein. Angenommen, er war 25, als das Dorf gegründet wurde, dann müsste er damals 104 gewesen sein. Ein ungewöhnliches Alter. Das Folgende ist wörtlich aus Robert Boones Tagebuch zitiert. 4. August 1789. Heute bin ich zum ersten Mal diesem Mann begegnet, von dem mein Bruder so gefährlich gefesselt ist. Ich muss zugeben, dass von diesem Boon eine starke Anziehungskraft ausgeht, die mich in höchstem Maße beunruhigt. Er ist wahrhaft ein Alter, mit weißem Bart und bekleidet mit einer schwarzen Soutane, die mir irgendwie obszön vorkommt. Noch beunruhigender aber war die Tatsache, dass er von Frauen umgeben war, so wie ein Sultan von seinem Harem. P. hat mir versichert, dass er noch aktiv sei, obwohl er mindestens 80 sein muss. Das Dorf selbst hatte ich erst ein einziges Mal zuvor besucht, und ich werde es auch nicht wieder besuchen. Seine Straßen sind still und erfüllt von der Angst, die der alte Mann von seiner Kanzel verbreitet. Ich fürchte auch, dass sich Gleiches mit Gleichem fortgepflanzt hat, da sich so viele der Gesichter ähnlich sind. Wohin ich mich auch wandte, immer glaubte ich, mich dem Gesicht des alten Mannes gegenüber zu sehen. Sie sind alle so blass, so stumpfsinnig, als seien sie aller Lebenskraft beraubt. Ich bin Kindern ohne Augen und ohne Nase begegnet, Frauen, die weinten und lallten und ohne Grund zum Himmel hinaufzeigten und die wirres Zeug aus der Bibel und über Dämonen redeten. P. wollte, dass ich zum Gottesdienst blieb, aber der Gedanke an jenen finsteren Alten auf der Kanzel vor der vor Inzucht gezeichneten Bevölkerung dieses Dorfes stieß mich ab, und ich entschuldigte mich unter einem Vorwand. Die Einträge vor und nach diesem Zitat berichten von Philipps wachsender Faszination von James Boone. Am 1. September 1789 wurde Philipp getauft und als Mitglied in James Boones Kirche aufgenommen. Sein Bruder schreibt: »Ich bin sprachlos vor Erstaunen und Entsetzen. Mein Bruder hat sich vor meinen eigenen Augen verändert. Es scheint sogar, dass er allmählich dem abscheulichen Mann ähnlich wird.« Das Buch wird erstmalig am 23. Juli erwähnt. Robert bezieht sich im Eintrag von diesem Tag nur kurz darauf. P. kam heute Abend mit, wie ich fand, einem ziemlich verstörten Ausdruck aus dem kleinen Dorf zurück, wollte nicht sprechen, bis es Schlafenszeit war. Dann erklärte er, dass sich Boone nach einem Buch mit dem Titel »Die Geheimnisse des Wurms« erkundigt habe. Um P. einen Gefallen zu tun, habe ich ihm versprochen, eine Anfrage wegen des Buches an John and Goodfellow zu schicken. P. ist fast hündisch dankbar. Am 12. August diese Notiz. Bekam heute zwei Briefe mit der Post, einen von John and Goodfellow. Das Buch, für das sich P. interessiert, ist Ihnen bekannt. Es existieren nur 5 Exemplare von ihm in diesem Land. Der Brief ist relativ kühl. Wirklich merkwürdig, wo ich Henry Goodfellow schon seit so vielen Jahren kenne. 13. August. P. wahnsinnig aufgeregt über Goodfellows Brief, will nicht sagen warum. Meinte nur, dass Boone außerordentlich viel daran läge, ein Exemplar zu bekommen. Kann mir nicht vorstellen, warum, da es sich dem Titel nach anscheinend nur um eine harmlose Abhandlung über Gartenbau handelt. Mache mir Sorgen wegen Philipp. Er wird mir mit jedem Tag fremder. Ich wünsche, wir wären nicht nach Chapelway zurückgekehrt. Der Sommer ist heiß, drückend und erfüllt von düsteren Vorzeichen. Robert erwähnt das infame Buch nur noch 2-mal in seinem Tagebuch. Offensichtlich hat er bis zuletzt dessen wirkliche Bedeutung nicht erkannt. Aus dem Eintrag vom 4. September. Ich habe Goodfellow gebeten, als P.s Vermittler in der Kaufsache zu fungieren, obwohl mich mein gesunder Verstand laut davor warnt. Was nützen alle Bedenken? Hat er nicht eigenes Geld, wenn ich mich weigern würde? Außerdem habe ich Philipp das Versprechen abbringen können, als Gegenleistung diese unselige Taufe zu widerrufen. Aber er ist so hektisch, fast fieberhaft. Ich traue ihm nicht. Ich bin völlig ratlos. Und schließlich am 16. September. Das Buch ist heute eingetroffen, mit einem Brief von Goodfellow, in dem er mir mitteilt, dass er keine Geschäfte mehr mit mir machen wolle. P. war über alle Maßen erregt, riss mir das Buch einfach aus den Händen. Es ist in einem Mischmasch aus Latein und einer Runenschrift geschrieben, die ich nicht lesen kann. Es kam mir fast warm vor, als ich es anfasste, und schien in meinen Händen zu vibrieren, als ob es eine gewaltige Macht enthielte. Ich erinnerte P. an sein Versprechen, die Taufe zu widerrufen, doch er stieß nur ein hässliches, irres Lachen aus, schwenkte das Buch vor meinem Gesicht herum und schrie immer wieder: »Wir haben es! Wir haben es! Der Wurm! Das Geheimnis des Wurms!« Er ist jetzt fort. Ich nehme an, zu seinem verrückten Meister, und ich habe ihn heute nicht wiedergesehen. Das Buch wird danach nicht mehr erwähnt, aber ich habe gewisse Schlussfolgerungen gezogen, die zumindest wahrscheinlich scheinen. Erstens, dass dieses Buch, wie Mrs. Cloris gesagt hat, der Grund für den Streit zwischen Robert und Philip war. Zweitens, dass es eine Quelle böser Zauberei ist und möglicherweise druidischen Ursprungs. Viele der druidischen Blutrituale wurden von den Römern, die Britannien eroberten, im Namen der Wissenschaft schriftlich festgehalten. Und drittens, dass Boone und Philip die Absicht hatten, das Buch für ihre Zwecke zu benutzen. Vielleicht hatten sie auf irgendeine verdrehte Weise Gutes im Sinn, aber ich bezweifle es. Ich glaube, dass sie sich schon lange zuvor irgendwelchen anonymen Mächten, die hinter dem Rand des Universums existieren, verschrieben hatten. Mächte, die vielleicht außerhalb der Zeitstruktur existieren. Die letzten Einträge in Robert Boones Tagebuch verleihen diesen Mutmaßungen einen düsteren Schein der Bestätigung, und ich möchte sie für sich sprechen lassen. Ein entsetzliches Geschwätz heute in Preacher's Corners. Frawley, der Schmied, ergriff mich am Arm und wollte wissen, was ihr Bruder und dieser verrückte Antichrist da oben vorhaben. Frömmler Randall redet von Zeichen am Himmel, die ein großes, nahe bevorstehendes Unglück ankündigen. Es ist ein Kalb mit zwei Köpfen geboren worden. Was mich betrifft, so weiß ich nicht, was bevorsteht. Vielleicht, dass mein Bruder wahnsinnig wird. Sein Haar ist praktisch über Nacht grau geworden und seine Augen sind große, blutunterlaufene Kreise, aus denen das wohltuende Licht eines gesunden Geistes gewichen zu sein scheint. Er grinst und flüstert vor sich hin und hat, aus einem Grund, der nur ihm bekannt ist, angefangen, in unseren Keller hinunterzusteigen, wenn er nicht in Jerusalems Lord ist. Die Ziegenmelker sammeln sich um das Haus und auf dem Rasen. Ihre vereinten Rufe aus dem Nebel vermischen sich mit dem Donnern des Meeres zu einem schauerlichen Kreischen, das jeden Gedanken an Schlaf ausschließt. 27. Oktober 1789. Bin heute Abend P. gefolgt, als er sich auf dem Weg nach Jerusalems Lot machte, wobei ich genügend Abstand hielt, um nicht entdeckt zu werden. Die verfluchten Ziegenmelker flogen in Schwärmen durch den Wald und erfüllten die Luft mit einem tödlichen, unheilvollen Gesang. Ich wagte nicht, die Brücke zu überschreiten. Der Ort lag völlig im Dunkeln, mit Ausnahme der Kirche, die von einem geisterhaften, rötlichen Leuchten erhellt wurde, das die hohen, spitzen Fenster in die Augen der Hölle verwandelte. Stimmen hoben und senkten sich in einer Satanslitanei, manchmal erklang Lachen, manchmal Schluchzen. Der Boden unter meinen Füßen schien zu ächzen und sich zu heben, als trüge er ein schreckliches Gewicht, und ich floh, verwirrt und voller Entsetzen. Die höllischen, kreischenden Schreie der Ziegenmelker klangen schrill in meinen Ohren, als ich durch den von Schatten erfüllten Wald rannte. Alles strebt dem Höhepunkt zu, den ich noch nicht kenne. Ich wage nicht zu schlafen, aus Angst vor den Träumen, die kommen, aber ich will auch nicht wach bleiben, aus Angst vor dem Schrecklichen, das vielleicht kommt. Die Nacht ist voll gräulicher Geräusche, und ich fürchte. Und auch drängt es mich, wieder hinauszugehen, zu beobachten und zu erfahren. Es scheint, als ob Philip und der alte Mann mich rufen. Die Vögel. Verflucht. Verflucht. Verflucht. Hier endet das Tagebuch von Robert Boone. Hast du bemerkt, Bones, dass er am Schluss davon spricht, dass Philip selbst ihn zu rufen schien? Meine Schlussfolgerung basiert auf diesen Zeilen, auf dem, was Mrs. Cloris und die anderen gesagt haben, aber in erster Linie auf den Horrorwesen im Keller, die tot sind und dennoch leben. Unsere Linie ist eine unselige, Bones. Ein Fluch liegt auf uns, der sich nicht begraben lassen will. Er lebt ein schreckliches Schattenleben in diesem Haus und jenem Dorf. Und wieder hat der Zyklus seinen Höhepunkt fast erreicht. Ich bin der Letzte vom Blute der Boons. Ich fürchte, dass etwas dies weiß und dass ich mich inmitten eines bösen Bestrebens befinde, das sich mit dem gesunden Verstand nicht fassen lässt. Der Tag der Wiederkehr ist der Abend von Allerheiligen. Das ist heute in einer Woche. Wie soll ich weiter verfahren? Wärst du nur hier bei mir, um mir Rat zu geben und mir zur Seite zu stehen? Wärst du doch nur hier. Ich muss alles wissen. Ich muss zu dem verlassenen Dorf zurückgehen. Möge Gott mir beistehen. Charles. Aus dem Tagebuch von Calvin McCann. 25. Oktober, 50. Mr. Boone hat fast den ganzen Tag geschlafen. Dein Gesicht ist blass und schmal. Ich fürchte, dass ein Wiederauftreten des Fiebers unvermeidlich ist. Als ich seine Wasserkaraffe mit frischem Wasser auffüllte, entdeckte ich zwei Briefe an Mr. Granson in Florida. Er hat vor, nach Jerusalems Lot zurückzugehen. Es wird sein Tod sein, wenn ich es zulasse. Ob ich es wagen kann, heimlich nach Preacher's Corners zu gehen und einen Wagen zu mieten? Ich muss. Was aber, wenn er erwacht? Wenn ich bei meiner Rückkehr entdecken müsste, dass er fort ist? Die Geräusche in unseren Wänden haben wieder angefangen. Gott sei Dank schläft er noch. Mein Geist schreckt zurück vor dem Gedanken daran, was sie bedeuten. Später. Ich habe ihn auf einem Tablett sein Abendessen gebracht. Er hat vor, später aufzustehen, und ich weiß, was er plant, trotz seiner Ausflüchte. Dennoch werde ich nach Preacher's Corners gehen. Ich habe bei meinen Sachen noch ein paar der Schlafmittel, die er während seiner jüngsten Krankheit verschrieben bekommen hat. Er hat eins davon ahnungslos mit dem Tee zu sich genommen. Jetzt schläft er wieder. Der Gedanke, ihn mit den Wesen allein zu lassen, die hinter unseren Wänden rumoren, beängstigt mich. Doch der Gedanke, ihn noch einen Tag länger innerhalb dieser Wände zu lassen, beängstigt mich noch viel mehr. Ich habe ihn eingeschlossen. Gott gebe, dass er dort immer noch liegt und schläft, wenn ich mit dem Wagen zurückkehre. Noch später. Gesteinigt. Sie haben mich gesteinigt wie einen wilden, tollwütigen Hund. Diese Monster. Diese Teufel, die sich Menschen nennen. Wir sind Gefangene hier. Die Vögel, die Ziegenmelker haben angefangen, sich zu sammeln. 26. Oktober 1850. Lieber Bones, der Abend bricht bald herein und ich bin soeben aufgewacht, nachdem ich die letzten 24 Stunden fast ganz verschlafen habe. Obwohl Cal nichts gesagt hat, vermute ich, dass er mir ein Schlafpulver in den Tee gegeben hat, weil er wusste, was ich vorhatte. Er ist ein guter und treuer Freund, der nur das Beste für mich will, und deshalb werde ich nichts sagen. Mein Entschluss steht jedoch fest. Morgen ist der Tag. Ich bin ruhig entschlossen, aber ich meine auch, wieder den tückischen Beginn des Fiebers zu spüren. Wenn es so ist, dann muss es morgen geschehen. Vielleicht wäre es heute Abend noch besser, doch nicht einmal das Feuer der Hölle selbst könnte mich dazu bewegen, nach Anbruch der Abenddämmerung noch einen Fuß in jenes Dorf zu setzen. Sollte ich nicht mehr schreiben, möge Gott dich segnen und beschützen. Charles. Postskriptum. Die Vögel haben ihr Geschrei begonnen und auch die fürchterlichen schlurfenden Geräusche haben wieder angefangen. Cal glaubt, ich würde es nicht hören. Aber ich höre es doch. C. Aus dem Tagebuch von Calvin McCann. 27. Oktober, 50. 5 Uhr morgens. Er will sich nicht von seinem Entschluss abbringen lassen. Also gut. Ich werde mit ihm gehen. 4. November 1850. Lieber Bones, bin schwach, doch geistig klar. Ich bin mir nicht sicher, welches Datum wir heute haben. Aber nach dem Stand der Gezeiten und dem Sonnenuntergang in meinem Kalender müsste es stimmen. Ich sitze an meinem Schreibtisch, von wo aus ich dir zum ersten Mal aus Chapelwaite geschrieben habe, und schaue auf die dunkle See hinaus, über der die letzten Lichtstrahlen rasch schwächer werden. Ich werde nie wieder die Sonne sehen. Heute ist meine Nacht. Ich werde sie den Schatten überlassen, die da sind. Wie das Meer gegen die Felsen schlägt. Es schleudert Wolkenfetzen aus Wasserschaum hoch in den dunkler werdenden Himmel und lässt den Boden unter meinen Füßen erzittern. Im Fensterglas sehe ich mein Spiegelbild, das Gesicht blass wie das eines Vampirs. Seit dem 27. Oktober bin ich ohne Nahrung und wäre auch ohne Wasser gewesen, hätte Cal nicht an jenem Tag die Karaffe neben mein Bett gestellt. Oh, Cal. Er ist nicht mehr Bones. Er ist an meiner Stelle gestorben. An der Stelle dieses armen Teufels mit zündholzdürren Armen und einem Totenschädel, dessen Spiegelbild das dunkle Glas zurückwirft. Und doch ist er vielleicht der glücklichere von uns beiden. Denn ihn quälen keine Albträume, wie sie mich in den letzten Tagen gepeinigt haben. Merkwürdige verzerrte Formen und Gestalten, die in den Traumkorridoren des Deliriums lauern. Auch jetzt zittert meine Hand. Ich habe die Seite mit Tintenflecken beschmiert. Calvin stellte mich an jenem Morgen, gerade als ich mich davonschleichen wollte, zur Rede. Und ich hatte gedacht, ich wäre so schlau gewesen. Ich hatte ihm erklärt, ich sei zu dem Schluss gelangt, dass wir abreisen müssten, und ihn gebeten, nach Tendril zu gehen, das ungefähr 10 Meilen entfernt liegt und wo wir nicht so bekannt waren, um einen Einspänner zu mieten. Er war einverstanden, und ich sah ihm nach, wie er über die Küstenstraße davonging. Als er außer Sicht war, machte ich mich rasch fertig, zog Mantel und Schal über, denn das Wetter war frostig geworden. In der scharfen Brise jenes Morgens lag der erste Hauch des bevorstehenden Winters. Für einen kurzen Augenblick wünschte ich mir, jetzt ein Gewehr zu haben. Doch dann musste ich über meinen Wunsch lachen. Was nützt schon ein Gewehr in einer solchen Sache? Ich verließ das Haus durch die Vorratskammer. Draußen blieb ich noch einmal stehen, um einen letzten Blick auf das Meer und den Himmel zu werfen. Um noch einmal frische Luft einzuatmen. Denn schon bald würde sie von einem grässlichen Gestank abgelöst werden. Ich drehte mich um und sah mich Calvin McCann gegenüber. »Sie gehen nicht allein«, sagte er, und ich habe sein Gesicht noch nie so entschlossen gesehen wie in diesem Moment. »Aber Calvin«, begann ich. »Nein, kein Wort mehr. Wir gehen zusammen und tun zusammen, was getan werden muss, oder ich bringe sie mit Gewalt ins Haus zurück. Sie sind nicht gesund, und sie dürfen nicht alleine gehen.« Ich kann unmöglich den Widerstreit der Gefühle beschreiben, die sich meiner bemächtigten. Verwirrung, Verstimmung, Dankbarkeit. Doch das Stärkste von allem war Liebe. Schweigend machten wir uns auf den Weg, vorbei an dem Gartenhaus und der Sonnenuhr und über die überwucherte Grenze des Besitzes in den Wald hinein. Alles war totenstill. Kein einziger Vogel sang. Und nicht einmal eine Waldgrille zirpte. Die Welt schien in einen Mantel des Schweigens gehüllt zu sein. Da war nur der allgegenwärtige Geruch nach Salz und ein ferner, schwacher Geruch nach Holzrauch. Der Wald war eine Schwelgerei in leuchtenden Farben. Doch für mich schien Scharlachrot alles andere zu überdecken. Bald war der Geruch nach Salz verschwunden und seine Stelle nahm ein anderer, bedrohlicherer Geruch ein. Jener Geruch der Fäulnis, den ich schon erwähnte. Als wir den Steg erreichten, der über den Royal führt, wartete ich darauf, dass Cal erneut versuchen würde, mir mein Vorhaben auszureden. Doch er sagte nichts. Er blieb stehen, blickte auf jenen düsteren Kirchturm, der dem blauen Himmel über ihm zu spotten schien, und dann auf mich. Wir setzten unseren Weg fort. Mit raschen, aber angsterfüllten Schritten näherten wir uns James Boones Kirche. Die Tür stand von unserem letzten Besuch noch ein Stück offen, und dahinter gähnte tiefe Finsternis. Als wir die Stufen hinaufstiegen, hatte ich das Gefühl, als würde mein Herz schwer wie Blei. Meine Hand zitterte, als ich die Hand nach dem Griff ausstreckte und die Tür aufzog. Der Geruch, der uns aus dem Inneren entgegenströmte, war intensiver und übler als je zuvor. Wir betraten den dämmerigen Vorraum und begaben uns ohne zu zögern in den Hauptraum. Ein Bild der Verwüstung bot sich uns. Irgendetwas Gewaltiges war hier an der Arbeit gewesen und hatte wild gewütet. Kirchenstühle waren umgestürzt und wie Mikado-Stäbchen übereinander geworfen worden. Das unselige Kreuz lag an der Ostwand und ein gezacktes Loch im Putz zeugte von der Gewalt, mit der es durch die Luft geschleudert worden war. Die Öllampen waren heruntergerissen worden und der Geruch nach Walöl vermischte sich mit jenem schrecklichen Gestank, der über dem Dorf lag. Und den Mittelgang hinunterlief, wie ein gespenstischer Hochzeitsteppich, eine schwarze Schleimspur, die von dunklen Blutfäden durchzogen war. Unsere Augen folgten ihr bis zur Kanzel. Soweit wir sehen konnten, war sie allein von der Zerstörung ausgenommen worden. Auf ihr lag der Körper eines geschlachteten Lamms, das uns über jenes gotterlästerliche Buch hinweg aus glasigen Augen anstarrte. »Mein Gott«, flüsterte Kelvin. Wir traten näher, wobei wir vermieden, mit dem Schleim auf dem Boden in Berührung zu kommen. Die Wände warfen das Geräusch unserer Schritte zurück und schien sie in ein gigantisches Gelächter zu verwandeln. Gemeinsam stiegen wir die Kanzel hinauf. Das Lamm war nicht aufgerissen und auch nicht angefressen. Es sah eher so aus, als sei es so lange gedrückt worden, bis seine Adern gewaltsam geplatzt waren. Blut lag in dicken und ekelhaften Pfützen auf dem Pult selbst und an seinem Fuß. Doch wo es auf dem Buch lag, war es durchsichtig, und man konnte die unleserlichen Runen erkennen, als sehe man durch farbiges Glas. »Müssen wir es anfassen?« fragte Cal entschlossen. »Ja, ich muss es haben.« »Was wollen Sie tun?« »Was schon vor 60 Jahren hätte getan werden sollen. Ich werde es vernichten.« Wir rollten das tote Lamm von dem Buch herunter, und es schlug mit einem grässlichen, dumpfen Laut auf dem Boden auf. Die blutbesudelten Seiten schienen jetzt von einem eigenen roten Leuchten erfüllt. In meinen Ohren begann es zu klingen und zu dröhnen. Es schien, als ginge ein leiser Gesang von den Wänden aus. Der verwirrte Ausdruck in Cals Gesicht sagte mir, dass er das Gleiche hörte wie ich. Unter uns bebte der Boden, als wenn das, was in dieser Kirche wohnte, uns jetzt angreifen wollte, um das Seine zu beschützen. Die Struktur des normalen Raumes und der normalen Zeit schien sich zu verziehen und Risse zu bekommen. Die Kirche schien von Geistern zu wimmeln und erfüllt vom ewigen, kalten Feuer der Hölle. Ich glaubte, James Boone zu sehen, ungestalt und abstoßend, wie er um den Körper einer auf dem Rücken liegenden Frau herumstolzierte, und dahinter meinen Großonkel Philipp als Akolut. Er trug eine schwarze Kapuze und Robe und hielt ein Messer und eine Schale in den Händen. »Deum vobiscum magna vermis«. Die Worte zitterten und verzerrten sich auf der Seite vor mir, die mit dem Blut des Opfertieres getränkt war. Das Loblied auf eine Kreatur, die irgendwo hinter den Sternen existiert. Eine blinde, durch Inzucht entstandene Gemeinde, die sich in einem dämonischen Lobgesang wiegt, entstellte Gesichter, die von einer gierigen, namlosen Erwartung erfüllt sind. Und das Lateinische wurde von einer älteren Sprache abgelöst. Eine Sprache, die schon uralt war, als Ägypten jung war und es die Pyramiden noch nicht gab. Als diese Erde noch in einem formlosen, siedenden Firmament leeren Gases hing. Die Kanzel begann sich zu bewegen, zu bersten, hob sich hoch. Kelvin stieß einen Schrei aus und nahm den Arm hoch, um sein Gesicht zu schützen. Ein gewaltiges, unheilvolles Zittern durchlief den Narthex, als ob ein Schiff in einem Sturm unterging. Ich ergriff das Buch und hielt es von mir weg. Es schien erfüllt von der Hitze der Sonne und ich dachte, dass ich verglühen und geblendet werden müsste. »Laufen Sie!« schrie Kelvin. »Laufen Sie weg!« Doch ich stand da wie erstarrt, und die Gegenwart des Fremden erfüllte mich wie ein biblisches Werkzeug, das Jahre, ja Generationen gewartet hatte. »Giagin Varda«, schrie ich, »Diener von Yogg-Sothoth, dem Namenlosen, der Wurm von jenseits des Raums, Sternenesser, Blender der Zeit, Verminis, die Stunde deines Erscheins ist da, die Zeit ist gekommen, Verminis!« Calvin versetzte mir einen Stoß und ich stolperte. Die Kirche schien sich um uns zu drehen und ich stürzte zu Boden, wobei ich mit dem Kopf gegen eine umgeworfene Kirchenbank schlug. Rotes Feuer erfüllte meinen Kopf und schien mich gleichzeitig in die Wirklichkeit zurückzuholen. Ich tastete nach den Schwefelhölzern, die ich mitgebracht hatte. Ein unterirdisches Donnern erfüllte die Kirche. Putz fiel herunter. Die rostige Glocke im Turm schlug in Sympathieschwingung ein ersticktes Teufelskanon an. Mein Zündholz flammte auf. Genau in dem Augenblick, als ich es an das Buch hielt, barst die Kanzel auseinander und wurde in die Luft katapultiert. Darunter tauchte ein riesiges schwarzes Maul auf, an dessen Rand Cal wankend stand, die Hände ausgestreckt, das Gesicht in einem wortlosen Schrei verzerrt, den ich auf ewig hören werde. Und dann erhob sich eine gewaltige Woge von grauem, zitterndem Fleisch. Der Gestank wurde zum Albtraum. Aus der Öffnung unter der Kanzel quoll eine klebrige, geleeartige Masse, eine riesengroße und gräuliche Form, die direkt aus den Tiefen der Erde aufzusteigen schien. Und in einer plötzlichen, furchtbaren Erkenntnis begriff ich, was kein Mensch gewusst haben konnte. Nämlich, dass es nur ein Ring, ein Segment eines Riesenwurms war, der Jahre in finsteren Kammern unter jener verfluchten Kirche sein Dasein geführt hatte. Das Buch in meinen Händen ging in Flammen auf, und das Wesen schien über mir einen lautlosen Schrei auszustoßen. Calvin wurde flüchtig getroffen und mit gebrochenem Genick wie eine Puppe durch die Kirche geschleudert. Es verschwand. Das Wesen zog sich zurück und hinterließ nur ein riesiges, zersplittertes Loch, das von schwarzem Schleim umgeben war. Noch einmal erklang ein lauter, quäkender Schrei, der in unvorstellbaren Fernen zu verhallen schien, und dann war es verschwunden. Ich sah zu Boden. Das Buch war zu Asche verbrannt. Ich fing an zu lachen und dann zu heulen wie ein geprügelter Hund. Mein Verstand verließ mich. Mit blutender Schläfe setzte ich mich auf den Boden und schrie und lallte in jene gottlosen Schatten, während Calvin, Arme und Beine von sich gestreckt, in der gegenüberliegenden Ecke lag und mich aus glasigen Augen, in denen noch sein Entsetzen zu sehen war, anstarrte. Ich kann nicht sagen, wie lange ich in diesem Zustand dasaß. Doch als ich wieder zur Besinnung kam, waren die Schatten um mich herum länger geworden und ich fand mich im Dämmerlicht dort sitzen. Eine Bewegung hatte meine Aufmerksamkeit erregt, eine Bewegung in jenem Loch, das im Boden des Nachthecks war. Eine Hand tastete über die geborstenen Holzplanken. Mein irres Lachen erstickte mir in der Kehle. Alle Hysterie schmolz in betäubte Gefühllosigkeit. Ganz langsam, entsetzlich langsam zog sich eine verweste Gestalt aus der Dunkelheit empor, und ein Kopf, der teilweise nur noch aus nackten Knochen bestand, starrte mich an. Käfer krabbelten über die fleischlose Stirn. Eine vermoderte Robe schlotterte um die halb verfaulten Schlüsselbeine. Nur die Augen lebten. Rote Höhlen, aus denen mehr als bloßer Wahnsinn leuchtete, als sie mich anstarrten. In ihnen funkelte das eitle Leben der weglosen Öde hinter dem Rand des Universums. Sie kam, um mich in die Dunkelheit hinunterzuzerren. Ich floh schreiend und ließ den Leichnam meines lebenslangen Freundes unbeachtet an diesem Ort des Grauens zurück. Ich rannte, bis die Luft wie glühendes Magma in meinen Lungen und meinem Gehirn brannte. Ich rannte, bis ich dieses besessene und verfluchte Haus und mein Zimmer erreicht hatte, wo ich zusammenbrach und bis heute wie ein Toter gelegen habe. Ich rannte davon, weil ich sogar in meinem irren Zustand und obwohl jene tote und doch belebte Gestalt halb verwest war, dennoch die Familienähnlichkeit bemerkt hatte. Aber nicht mit Philip oder Robert, dessen Porträts in der oberen Galerie hängen. Jenes vermoderte Gesicht gehörte James Boone, dem Hüter des Wurms. Er lebte noch immer in den gewundenen, finsteren Gängen unter Jerusalems Lot und Chapelwaite. Und auch es lebt immer noch. Die Zerstörung des Buches hat ihm zwar eine Niederlage beigebracht, aber es existieren noch andere Exemplare. Doch ich bin das Tor und ich bin der Letzte vom Blute der Boons. Zum Wohl der ganzen Menschheit muss ich sterben und die Fesseln für immer brechen. Ich gehe jetzt zum Meer hinunter, Bones. Meine Reise, wie meine Geschichte, ist hier zu Ende. Möge Gott euch beschützen und euch seinen Frieden geben. Charles. Die merkwürdigen Briefe erreichten schließlich Mr. Everett Granson, an den sie adressiert waren. Es wird vermutet, dass Charles Boone infolge eines neuerlichen Anfalls, jenes unseligen Gehirnfiebers, an dem er schon einmal nach dem Tod seiner Frau 1848 gelitten hatte, den Verstand verloren und seinen Begleiter und langjährigen Freund Mr. Calvin McCann ermordet hat. Die Einträge in Mr. McCanns Tagebuch sind faszinierende Fälschungen, die Charles Boone zweifellos selbst begangen hat, in dem Bestreben, seine eigenen paranoiden Selbsttäuschungen zu untermauern. In zumindest zwei Punkten aber lassen sich Charles Boones Ausführungen widerlegen. Erstens, als der Ort Jerusalem's Lot wiederentdeckt wurde, ich benutze den Ausdruck natürlich in historischem Sinn, war der Boden des Narthex zwar sehr wohl verrottet, wies aber keine Spuren einer Zerstörung oder größerer Beschädigungen auf. Die alten Kirchenstühle waren tatsächlich umgestürzt und mehrere Fenster zerbrochen. Doch dies ist aller Wahrscheinlichkeit nach das Werk von Vandalen aus den umliegenden Orten gewesen, die im Laufe der Jahre hier gewütet haben. Unter den älteren Bewohnern von Preacher's Corners und Tendrell kursieren immer noch haltlose Gerüchte über Jerusalem's Lot. Vielleicht ist es eine solche harmlose Überlieferung gewesen, die Charles Boones Geist auf jenen fatalen Weg gebracht hat. Aber sie sind offensichtlich kaum von irgendeiner Bedeutung. Zum Zweiten war Charles Boone nicht der Letzte seiner Linie. Sein Großvater, Robert Boone, hat wenigstens zwei uneheliche Söhne gezeugt. Der eine starb bereits im frühen Kindesalter. Der zweite nahm den Namen Boone an und ließ sich in Central Fall, Rhode Island, nieder. Ich bin der letzte Nachkomme dieses Zweigs der Boone'schen Linie, ein Cousin dritten Grades von Charles Boone. Diese Briefe befinden sich seit 10 Jahren in meinem Besitz. Ich biete sie zur Veröffentlichung anlässlich meines Einzugs in den Familiensitz der Boones, Chapelwaite, an, in der Hoffnung, dass der Leser Verständnis für Charles Boones arme, irregeleitete Seele findet. Soweit ich es sagen kann, hatte er nur in einer Sache recht. Dieses Haus benötigt dringend die Dienste eines Kammerjägers. Den Geräuschen nach zu urteilen, müssen ein paar große Ratten in den Wänden ihr Unwesen treiben. Unterzeichnet James Robert Boone. 2. Oktober 1971.